Blaue Teleruf, Fernsprechzelle, Kottbusser Damm, Ecke Lachmannstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Ölker Kamilka Dose. Sieht aus wie so eine Art Coca-Cola-Ersatz. Sowie einige Aufkleber, die hier den Fernsprecher verzieren, unter anderem ein Programm zu Ehren von Yilmaz Güney am 30.09.2007 in der Werkstatt der Kulturen, sowie ein großes Plakat mit der Aufschrift Sozialismustage.de, Kapitalismus, Widerstand, Marxismus für das 21. Jahrhundert. Das Ganze findet statt am Freitag, den 28.09. um 20 Uhr, wo auch ein Film mit dem Titel Bahn unterm Hammer gezeigt wird. Darüber hinaus ein weiteres Plakat mit der Aufschrift Bürger für Bürger, Kiezfest, Samstag, den 8. Dezember, 14 bis 23 Uhr, auf der Bouchierstraße zwischen Karl-Kummer und Heidelberger Straße. Dort gibt es Kinderspiele, Kleinkunstbühne, Essen und Trinken natürlich, eine große Konzertbühne und Infostände sowie eine Tombola. Ansonsten hier am Kottbusser Damm, außer dem üblichen Kleinmüll und dem Resten eines Kalenderblatts, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.